Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. In dem kleinen, uns wohlbekannten gallischen Dorf herrscht Frieden. Und wie immer sind seine Bewohner freundlich und guter Dinge. Tag Obelix, Tag Idefix. Guten Tag Asterix. Guten Tag Methuselix. Tag, mein Junge. Im Senat in Rom fordert währenddessen Senator Stradivarius mit seiner wohlklingenden Stimme, die die Menge immer wieder in ihren Bann zieht, von Cäsar Rechenschaft. Cäsar verlangt von uns wieder einmal Geld und Männer für neue Feldzüge. Dabei ist er nicht fähig, den römischen Frieden in den eroberten Gebieten zu sichern. Dort oben in Gallien ist ein kleines Dorf, das unsere Besatzungstruppen zum Narren hält und sich nicht um unsere Gesetze kümmert. Zuerst soll Cäsar Rom den nötigen Respekt in den eroberten Ländern verschaffen, bevor er an neue Abenteuer denkt. Die Lage ist ernst. Cäsar versammelt seine Freunde und Anhänger in seiner luxuriösen Zweitresidenz außerhalb Roms. Der Senat will sich an mir rächen, weil ich seinen Einfluss eingeschränkt habe. Ich muss ihm eine Lektion erteilen. Und dazu muss zuerst dieses verwünschte gallische Dorf vom Erdboden verschwinden. Ich warte auf Vorschläge. Sprecht. Auch du, mein Sohn, Brutus. Werden wir brutal. Sie haben einen Zaubertrank, der sie unbesiegbar macht. Steck den Dolch weg, du wirst dir noch wehtun, Dummkopf. Ich bin ja nicht der Klügste, aber ihre Stärke ist doch ihre Einigkeit. Wenn es uns gelänge, Uneinigkeit und Zwietracht in das Dorf zu bringen, würden sie sich nicht mehr vertragen und der Trank wäre nicht mehr so wichtig. Die Gallier sind zwar berühmt wegen ihrer endlosen Streitgespräche, aber diese hier halten zusammen wie UHIX Plus. Ich habe den Mann, der sie auseinanderbringen kann. Hört, interessant. Er war Verwalter in einem meiner Mietshäuser. Er hat dort so viel Zwietracht gesät, dass die anderen Mieter ihn schließlich ins Gefängnis brachten, wo er den Löwen vorgeworfen wurde. Und wo ist er, dein Zwietrachtseher? Immer noch im Gefängnis. Als man ihn in die Arena brachte, haben die Löwen sich gegenseitig zerfleischt. Bemerkenswert. Und wie heißt er? Tullius Destructivus. Er ist ein widerwärtiger Kerl, aber sehr brauchbar. Wo er auftaucht, färbt sein vor Missgunst grünes Gesicht auf die Umgebung ab. Es ist fast ein Wunder. Wir brauchen ein Wunder, um diese Gallier loszuwerden. Man bringe ihn her. Und jetzt gehen wir zu Tisch. Cäsar und seine Freunde stärken sich nach den schweren Beratungen bei einem üppigen Mittagsmahl. Sklavinnen servieren gebratene Wildschweine, Pasteten, Obst und sogar für Musik ist gesorgt. Die angenehme Atmosphäre wird nur durch die Ankunft einer Gefangenen-Eskorte gestört. Zwei Legionäre haben, wie befohlen, Tullius Destructivus zu Cäsars Residenz gebracht und lernen gerade seine erstaunlichen Kräfte kennen. Ich werde dich lehren, überall zu erzählen, ich sei das Schätzchen des Centurions. Ach ja? Und wer hat ihm gesagt, dass ich heute Nacht betrunken ins Lager gekommen bin? Was ist denn da drüben los? Ave Cäsar, laut Befehl führen wir den Gefangenen Tullius Destructivus vor. Gut, losbinden und wegtreten. Ist das denn die Lösung all unserer Probleme? So schrecklich sieht der doch gar nicht aus. Ja, ja, schon gut. Wenn die Idee nicht von Brutus kommt, ist Brutus eifersüchtig. Eifersüchtig? Ich? Vielleicht bin ich eifersüchtig, aber ich habe Cäsar nicht verraten und mich in den Dienst seines Feindes Pompeius gestellt. Ich? Im Dienst von Pompeius? Der da vielleicht und der da gut, aber ich? Niemals! Durch seine bloße Anwesenheit hat Tullius Destructivus die Berater gegeneinander aufgebracht. Cäsar ist beeindruckt von den Fähigkeiten des Zwietrachtsehers. Aber meine Herren, immer mit der Ruhe! Ihr solltet euch meinetwegen nicht streiten, wenn ihr auch bisher von Cäsars Naivität profitiert habt. Ich naiv? Cäsar ist empört, aber nicht lange. Denn er beginnt zu verstehen, dass alles, was Destructivus sagt, nur dazu dient, Zwietracht zu säen. Du bist wundervoll. Ich erkläre dir jetzt deinen Auftrag in Gallien. Und wenn du ihn ausführen kannst, gebe ich dir die Freiheit. Und obendrein viel Gold. Viele hundert Kilometer weiter nördlich geht in dem uns wohlbekannten gallischen Dorf währenddessen alles seinen gewohnten Gang. Gut gelaunt kehren Asterix und Obelix von der Wildschweinjagd zurück. Sie haben reiche Beute gemacht und freuen sich schon auf den saftigen Wildschweinbraten. Miraculix, der Druide, scheint dagegen weniger gute Laune zu haben. Asterix versucht, ihn aufzumuntern. Das Leben ist schön, o Druide. Zu schön, Asterix. Die Römer verhalten sich ruhig. Wir haben keinen Ärger. Von unserem Barden hört man nichts. Ich fürchte, das bleibt nicht so. Da braut sich was zusammen. Was hat er denn? Er wird alt, unser Druide. Alt und pessimistisch. Doch die düsteren Vorahnungen des Druiden sind berechtigt. Denn tatsächlich kommt Gefahr nach Gallien. An Bord einer römischen Galeere, auf der sich vom Kapitän bis zum Galeerensträfling alle streiten, nähert sich Tullius Destructivus der gallischen Küste. Noch wissen unsere Freunde aus dem kleinen gallischen Dorf nichts von dem mächtigen Zwietrachtseher, der auf dem Weg zu ihnen ist. Man ist friedlich, fröhlich und plant Großes. Wir müssen das Geburtstagsfest für Majestix, unseren Chef, vorbereiten. Da gibt es einen Haufen Wildschweine mit vielen, vielen Knochen, Idefix. Ich schenke dem Chef einen Hinkelstein. Und du? Einen Schild für seine Sammlung. Ich schenke ihm ein Schwert. Aber nichts verraten. Vergesst nicht, dass es eine Überraschung für Majestix, unseren Chef, werden soll. Eine Überraschung wird die Feier für Majestix gewiss nicht. Schließlich veranstalten die Dorfbewohner an seinem Geburtstag jedes Jahr ein großes Fest. Und so übt der Häuptling vor einem spiegelnden Schild schon mal seine Dankesrede ein. Mir fehlen die Worte, meine lieben Freunde, zu dieser wundervollen Überraschung. Ich bin sprachlos, wirklich. Aber lasst mich euch trotzdem den Ausdruck meiner größten Freude... Anstatt dummes Zeug zu reden, solltest du mir lieber helfen, das Hühnchen zu rupfen. Gute Miene. Meine Stellung als Chef, als wichtigster Mann im Dorf, verpflichtet mich eben zu bestimmten Dingen. Wenn's ans Essen geht, dann seid ihr dabei. Aber dafür arbeiten... Trotzdem bist du stolz, dass du die Frau des Chefs bist. Die erste Dame im Dorf. Ein bisschen Glanz von meinem Ruhm fällt auch auf dich. Gegen den Glanz hat gute Miene nichts einzuwenden. Nur gegen die Geschenke, mit denen die Dorfbewohner Majestix an seinem Geburtstag immer wieder beglücken. Besonders einfallsreich sind sie nämlich nicht beim Schenken. Und so stapeln sich in der Häuptlingshütte schon seit Jahren Hinkelsteine von Obelix, Schilde von Asterix, Schwerter von Automatix, ausgestopfte Fische von Verleinix und so weiter und so fort. Sieh dir das doch bloß mal an! Ich habe bald überhaupt keinen Platz mehr vor lauter blödsinnigen Geschenken. Deine Freunde werden nie auf die Idee kommen, dir mal eine hübsche Nippesfigur zu schenken, was? Kein Sinn für Kunst! Lauter Wilde! Barbaren sind das! Die benehmen sich wie die Wildschweine! Findet auch der Lagerkommandant von Aquarium, Centurio Erobus. Bei ihm ist soeben der Zwietrachtseher Tullius Destructivus aus Rom eingetroffen. Du kennst Cäsars Befehl, Caius Erobus. Du hast mir in allem zu gehorchen. Ich habe ja auch gar nichts dagegen, Destructivus. Aber ich glaube nicht, dass du ihre Einigkeit zerstören kannst. Du hast mir jeden einzelnen dieser Besessenen genau beschrieben. Jetzt brauche ich nur noch diese Vase da. Diese Vase? Aber das ist ein Teil meiner Beute von einem meiner Feldzüge. Ja, deine Untergebenen haben mir erzählt, dass du eine ganz besondere Auffassung vom Teilen der Beute hast. Während Centurio Erobus nun mit seinen Legionären ein wenig zu besprechen hat, meine Untergebenen zu mir, alle! Macht sich Tullius Destructivus mit der kostbaren goldverzierten Vase auf den Weg zum Dorf der Gallier. Am Dorfeingang wird er vom Torwächter misstrauisch beäugt. Halt! Was willst du, Römer? Ich bringe ein Geschenk für den wichtigsten Mann im Dorf. Die Nachricht, dass ein Römer mit einer kostbaren Vase vor dem Tor steht, verbreitet sich im Dorf wie ein Lauffeuer. Alle versammeln sich vor der Hütte von Majestix, der als wichtigster Mann des Dorfes auf seinem Schild steht und die Ankunft des merkwürdigen Besuchers erwartet. Da ist er schon. Also Kinder, Zurückhaltung bitte. Es soll nicht so aussehen, als würden wir ihn erwarten. Tullius Destructivus marschiert mit der kostbaren Vase im Arm auf die versammelten Dorfbewohner zu. Aber statt Majestix, dem Häuptling des Dorfes, die Vase zu überreichen, geht er geradewegs auf Asterix zu. Gerade in Gallien angekommen und bestrebt, die freundschaftliche Beziehung zwischen Römern und Galliern zu stärken, überreiche ich dir dieses Geschenk. Dir, dem wichtigsten Mann im Dorf. Oh. Destructivus drückt dem verwirrten Asterix die Vase in die Hand und verschwindet wieder. Salut! Majestix ist tief getroffen. Er kann kaum noch Haltung bewahren. Wütend schreit er seine Träger an. Zurück ins Haus! Aber Galli! Au! Und bückt euch gefälligst, wenn ihr durch die Tür geht! Wieder mal ist Majestix der Türbalken in die Quere gekommen. Und kaum hat er sich von seinem Sturz erholt, da bekommt er auch schon eine Standpauke von guter Miene. Ach, ist der schön, der wichtigste Mann im Dorf. Ja, die Römer haben es kapiert. Und Asterix bekommt natürlich keine Hinkelsteine und andere Schweinereien geschenkt. Wirklich wichtigen Leuten schenkt man Kunstgegenstände. Aber ich bin der Wichtigste. Ach ja? Meinst du? Wenn ein paar Dummköpfe eines Tages die Geschichte unseres Dorfes erzählen, nennen sie bestimmt nicht die Abenteuer von Majestix, dem Gallier. Dass Tullius Destructivus Asterix die Vase gegeben hat und nicht Majestix, trifft gute Miene hart. Schließlich ist sie als Frau vom Chef die erste Dame des Dorfes. Aber seit der Sache mit der Vase sehen die übrigen Frauen im Dorf das anders. Sie erlauben gute Miene nicht mal mehr, sich beim Einkaufen am Fischstand von Verleinix vorzudrängeln. An all dem ist natürlich Majestix schuld. Meine Eltern haben mich gewarnt, dass du ein Schwachkopf bist. Ich habe die besten Jahre meines Lebens an ein dickes Wildschwein vergeudet. An einen Barbaren, einen Versager. Alle verachten mich. Nein, oh nein. Dir schenkt man keine kostbaren Vasen. Dir nicht. Jetzt ist das Maß aber voll mit dieser blöden Vase. Und ein Rohling bist du auch. Wütend stürmt Majestix aus dem Haus, um die Sache mit der Vase zu klären. Da sieht er plötzlich, wie Tullius Destructivus in die Hütte von Asterix marschiert, der gerade mit Obelix am Mittagstisch sitzt. Was willst du, Römer? Nichts. Ich kam gerade vorbei und da wollte ich euch nur mal Ave sagen. Schön, Ave. Jetzt nimm deine Vase und verschwinde. Kommt überhaupt nicht in Frage. Aber ich will euch nicht länger stören. Das war ausgezeichnet, das Wildschwein. Vielen Dank für alles, Asterix. Hä? Der spinnt ja, der Römer. Asterix eilt mit der Vase aus seiner Hütte. Er will Destructivus hinterherlaufen und sie ihm in die Hand drücken. Aber kaum ist er durch die Tür, da begegnet ihm Majestix. So, Asterix, hat man Gäste zum Wildschweinessen? Gäste? Aber nie im Leben. Außer Obelix natürlich, der... Trotzdem sah es so aus, als hätte dein Wildschwein ihm gut geschmeckt, diesem Römer. Aber er hat doch gar nichts angerührt. Überzeug dich selbst, Chef. Wir haben zwei Wildschweine und die sind beide unversehrt. Leider hat Asterix nicht bedacht, was passiert, wenn man Obelix mit zwei gebratenen Wildschweinen allein lässt. Er hat sie aufgegessen. Und zwar alle beide. Übrig sind nur noch die Gerippe. Nanu, aber das kann doch gar nicht sein. Du kannst dir ja deine Freunde aussuchen, wo du willst, Asterix. Selbst dein Feind und sogar bei den Römern. Salut! Hättest du nicht warten können mit dem Verschlingen dieser Wildschweine, du Gierhals? Die wären kalt geworden. Und als du rausgegangen bist mit deinem Freund... Das ist nicht mein Freund! Ach, du kannst dir ja deine Freunde aussuchen, wo du willst. Selbst beim Feind und sogar bei den Römern. Jedenfalls werde ich mir von jetzt an meine Freunde sorgfältiger aussuchen. Ich hab verstanden. Komm, Idefix, hier sind wir überflüssig. Ave Asterix. Tullius Destructivus hat es anscheinend wirklich geschafft. Sogar Asterix und Obelix haben sich zerstritten. Aber zum Glück ist ein Streit bei den beiden nie von langer Dauer. Asterix! Obelix! Ich hätte niemals sagen dürfen, was ich gesagt habe. Ich hätte dich niemals Gierhals nennen dürfen. Komm, wir wollen eine Servisia trinken. Oh ja, oh ja, fein. Ich mache mir Sorgen, Obelix. Alle sind so gereizt im Dorf. Das kann noch bös enden. Es kann, in der Tat. Majestix hat gute Miene gerade seine eigene Version der Ereignisse erzählt und dabei die enge Freundschaft gebührend unterstrichen, die Asterix mit dem mysteriösen Römer verbindet. Du kennst mich ja, mein Mienchen. Ich bin gar nicht so erpicht auf Ehrungen. Ich empfange nicht jeden Dahergelaufenen, nicht einmal die Römer. Wenn ich wollte, dann könnte ich sogar Senator in Rom werden. Aber du kennst mich ja, mein Mienchen. Wenn das meine Freundinnen erfahren. Ich habe gerade die Damen des Dorfes zu einer Ziegenmilch eingeladen, um das alles zu besprechen. Nehmt doch bitte noch ein Stückchen. Der Kuchen macht bestimmt nicht dick. Ihr wisst doch, ich habe nur Milch, Zucker, Eier, Mehl und etwas Schweinefett drin. Nun, meine Lieben, es gibt einen Grund, warum ich euch heute eingeladen habe. Der Chef, mein Mann, dem Julius Caesar vorgeschlagen hat, Senator zu werden. Und denkt euch nur, er hat abgelehnt. Nun, er zerbricht sich den Kopf wegen Asterix und dessen Freundschaft mit diesem Römer. Das Dumme dabei ist, dass Asterix der Liebling von Miraculix, unserem Druiden, ist. Und dass er von ihm viele Geheimnisse kennt. Vielleicht ja auch das Geheimnis des Zaubertranks. Aber darüber kann ich nicht weitersprechen. Nachdem sich dieses böse Gerücht unter den Damen des Dorfes schnell verbreitet hat, dauert es nicht lange, bis auch die Männer davon wissen. Meine Frau war bei der Frau des Senators und sie hat dort gehört, dass Asterix das Geheimnis des Zaubertranks an die Römer verkauft hat. Für eine Vase voller Edelsteine. Aber das ist ja furchtbar. Die Römer werden uns vernichten. Pah! Ich hab den Zaubertrank nicht nötig. Ich hatte damals auch keinen in Genovia. Also ich kann nicht glauben, dass Asterix sowas machen würde. Du findest es also normal, dass dieser Römer Asterix Geschenke macht? Nein, aber... Er ist ein Verräter, sage ich. Und wie so oft, wenn unsere Gallier unterschiedliche Ansichten haben, gibt es im Nu eine handfeste Schlägerei. Vorsicht! Da kommt er! Wir müssen so tun, als ob nichts wäre. aber ein Haufen übereinander gestapelter, pfeifender Gallier mit blauen Augen wirkt nicht gerade, als ob nichts wäre. Asterix wundert sich mehr und mehr über seine Freunde im Dorf und sucht Rat beim Druiden Miraculix. Die Haltung der Leute im Dorf beunruhigt mich. Schließlich verdächtigen sie mich nicht nur wegen des Römers, der mich besucht hat. Verleumdung ist eine böse Sache. Teutates allein weiß, was sie sich alles ausdenken. Aber das soll man nicht so ernst nehmen. Heute Abend findet das Geburtstagsbankett zu Ehren des Chefs statt. Das wird sie wieder versöhnen. Aber diesmal ist der Optimismus des Druiden Miraculix wirklich fehl am Platze. Im Dorf verdächtigt jeder jeden. Und am Abend während des Banketts spricht keiner mit dem anderen. Man könnte glauben, das ist das Ende. Das Ende des kleinen Dorfes. Als der neue Tag anbricht, ist wenigstens bei den römischen Legionären aus dem Lager Aquarium noch alles beim Alten. Sie gehen im Wald um das Dorf Patrouille und sind wie immer etwas angespannt. Ich höre Schritte. Ha, verstecken wir uns da in dem Baum. Einen anderen Baum. Einen anderen Baum. Keine Zeit mehr. Psst. Nicht einen Moment zu früh verstecken sich die Legionäre in den dichten Blättern des Baums, denn die Schritte kommen genau auf sie zu. Es sind die Schritte von Automatix und Methusalix. Das ist aber nett von dir, mir beim Fallen aufstellen zu helfen, Automatix. Ich wollte dich sprechen. In aller Ruhe, ohne die anderen. Du hast doch Erfahrung, Methusalix. Wenn die Römer den Zaubertrank haben, wird die Lage ernst. Meine Frau glaubt, dass es jetzt an der Zeit wäre, die Gegend zu verlassen und ich... Ach was, die Römer machen mir keine Angst mit ihrem Zaubertrank. Ich bin bereit zu einem zweiten Gergovia. Wir müssen da lang. Da drüben ist ein guter Platz, um Fallen aufzustellen. Dann haben also wir den Zaubertrank? Das wird sich zeigen. Sagt, Kinder, wo die Gallier jetzt weg sind, könnten wir da nicht runter von dem Baum? Ich meine ja nur wegen der Wespen. Wespen? Eilig laufen die Legionäre zurück ins Lager Aquarium. Sie können es kaum erwarten, ihren Kameraden die interessante Neuigkeit zu überbringen, die sie gerade erfahren haben. Wir haben den Zaubertrank! Was ist denn hier los beim Jupiter? Wir haben erfahren, dass wir das Geheimnis des Zaubertranks besitzen. Und die Kameraden fragen sich, warum man uns davon nichts gibt und uns stattdessen von diesen halbspinnenden Galliern verprügeln lässt. Ich bin euer Zaubertrank. Einen Topf, schnell! Und dann wird er ausgekocht. Ach nein, sowas esse ich nicht. Alles was recht ist. Immer mit der Ruhe. Es läuft alles wie vorgesehen. Die Gallier sollen glauben, dass wir diesen Zaubertrank besitzen. Und ich verspreche euch, dass sie sich bald in alle Winde zerstreuen werden und verschwinden. Wir Legionäre mögen die Art und Weise nicht, mit der Zivilisten vorgehen, Destructivus. Wir ziehen den ehrlichen Kampf vor. Den Kampf von Waffen und Hörnern, helles Blut auf heißem Sand. Centurio Erebus kennt seine Männer schlecht. Die finden die Vorgehensweise von Tullius Destructivus viel interessanter und lassen ihren Centurio einfach links liegen. Also, was sollen wir tun, Destructivus? Kommt mit. Ich erkläre euch meinen Plan. Aber... Nachdem Destructivus den Legionären die Feinheiten seiner Strategie vermittelt hat, geht er zum nächsten Schritt über, der psychologischen Kriegsführung. Mit einem muskelbepackten Legionär und einer Holzkeule macht er sich auf den Weg in den Wald. Ich habe dich für diese Mission ausgesucht, Taubenuss, weil du alle erforderlichen Eigenschaften hast, um an der ersten Offensive im psychologischen Krieg teilzunehmen. Ach ja? Die Angaben der Patrouille stimmen. Eine Fangschlinge. Vortrefflich. Wir verstecken uns hinter diesem Baum. Es dauert nicht lange, bis derjenige vorbeikommt, der die Fangschlinge ausgelegt hat. Methusalix. Er ist allein. Das klappt gut. Auf mein Zeichen tust du, was ich dir gesagt habe, Taubenuss. Schade. Ich habe nichts gefangen. Jetzt! Taubenuss versetzt Methusalix mit der Holzkeule einen kräftigen Schlag auf den Kopf. Der alte Methusalix ist sofort ohnmächtig. Prächtig. Jetzt wirf doch deinen Helm daneben, Taubenuss, und dann nichts wie weg hier. Weißt du, ich finde den psychologischen Krieg prima. Weniger prima findet ihn Methusalix. Als er im Wald mit einer riesigen Beule am Kopf erwacht, läuft er aufgeregt ins Dorf zurück. Alicia! Ein zweites Alicia! Was ist los? Sie haben den Zaubertrank. Ich bin von den Römern überfallen worden. Sie haben übermenschliche Kräfte. Ich habe gekämpft wie ein Löwe. Und es ist mir gelungen, Ihnen diesen Helm als Trophäe zu entreißen. Nur der Zaubertrank kann Ihnen die Kraft gegeben haben, mich niederzuschlagen. Das ist der Beweis. Sie haben den Zaubertrank. Das ist unmöglich. Nur unser Druide kennt das Geheimnis. Ach, er ist jetzt nicht mehr der Einzige. Ihr seid ja verrückt geworden. Beim Teutates. Man braucht doch keinen Zaubertrank, um Methusalix niederzuschlagen. Was? Trotzdem. Ein Römer muss sich schon sehr sicher fühlen, ehe es wagt, auch nur dieses alte Wrack anzugreifen. Das ist doch... Und seht euch diesen Helm an. Der Legionär, der ihn getragen hat, muss winzig gewesen sein. Und sogar Methusalix hätte sich gegen einen Gnom wehren können. Wisst ihr, was der euch sagt? Der Methusalix? Wir müssen herausbekommen, ob die Römer wirklich den Zaubertrank haben. Wenn ihr wollt, gehe ich sie fragen. Nein, du nicht. Automatix, Verleihnix, ihr geht. Während sich Automatix und Verleihnix auf den Weg zum Lager Aquarium machen, kehrt im Dorf der misstrauischen Gallier jeder zurück an seine Arbeit. Warum wollte er denn nicht, dass ich gehe? Ich glaube, Asterix, wir müssen unseren Freunden bald eine kleine Lektion erteilen. Das glaube ich auch. Im Lager Aquarium arbeitet Telus Destructivus inzwischen weiter an seinem finsteren Plan. Komm, Erobus, wir haben noch viel zu tun. Ich bin nicht zur Armee gekommen, um zu arbeiten. Aber seit Zivilisten hier befehlen, hat sich alles geändert. Ich bin zu spät geboren in einer zu antiken Welt. Was ist denn das? Das ist der Legionär Taubenuss, der seine Kameraden um sich versammelt hat, um ihnen einen Schlag mit der Holzkeule zu versetzen. Was machst du da, du Idiot? Nun, ich erkläre Ihnen die psychologische Kriegsführung. Psychologische Kriegsführung? Was ist denn das schon wieder für eine Idee? Taubenuss beantwortet seinem Centurio gern diese Frage. Mit einem Schlag auf den Kopf. Jetzt ist nicht der Augenblick für dumme Streiche. Weckt mir all diese Idioten wieder auf und lasst einen großen Topf voll Wasser kochen. Destructivus ahnt, dass die Gallier Kundschafter schicken werden, um herauszufinden, was es mit dem Zaubertrank bei den Römern auf sich hat. Während sich Automatix und Verleihnix an das Römerlager heranschleichen, lässt Destructivus, gut sichtbar, mitten im Lager-Aquarium einen Topf mit Wasser aufstellen. Alle Legionäre versammeln sich um den Topf und Destructivus lässt einen nach dem anderen einen Schluck daraus trinken. Seltsam! Der Wind riecht nach Fisch. Ausgezeichnet. Das sind sicher die Gallier, die uns beobachten. Genau so ist es. Verleinix und Automatix sind an der Palisade hochgeklettert und verfolgen entsetzt, was im Lager geschieht. Mikrokosmos, Taubenuss, jetzt seid ihr dran. Tut, was wir besprochen haben. Der winzige Soldat Mikrokosmos stellt sich mit geballter Faust vor den riesigen Muskelprotz Taubenuss. So, dann wollen wir jetzt mal sehen, ob der Zaubertrank so umwerfend ist. Mikrokosmos schlägt mit seiner winzigen Faust gegen das Kinn von Taubenuss. Der Koloss fällt ohnmächtig zu Boden. Verleinix und Automatix haben genug gesehen. Sie haben den Zaubertrank! Wir müssen den anderen Bescheid sagen! Die beiden laufen zurück zum Dorf, so schnell sie nur können. Destructivus ist zufrieden mit seiner Arbeit. So, die Gallier dürften weg sein. Jetzt können wir aufhören. Aufhören? Wir haben doch noch gar keinen Zaubertrank gehabt. Das ist ungerecht. Wir haben ein Recht auf Zaubertrank. Aber das ist doch gar kein Zaubertrank. Das ist nur heißes Wasser. Was? Das soll kein Zaubertrank sein? Ja, und wie konnte Mikrokosmos dann Taubenuss K.O. schlagen? Aber ich hab's euch doch erklärt. Wir tun nur so. Taubenuss ist doch nicht wirklich K.O. geschlagen. Steh auf und zeig's ihm, Taubenuss. Das hört Taubenuss gern. Er steht auf und zeigt es seinen Kameraden mit der Holzkeule. Das ist das einzig Wahre, die psychologische Kriegsführung. Versuchst du's bei mir auch mal, Taubenuss? Also, dein Plan ist mir zu kompliziert, Destructivus. Sogar ich weiß jetzt nicht mehr, woran wir sind. Wer hat denn nun den Zaubertrank wirklich? Während Centurio Erebus versucht, die zivile Zaubertrankstrategie zu verstehen, Legionär Taubenuss seinen Kameraden weiterhin die psychologische Kriegsführung erklärt und Tullius Destructivus an der Dummheit der römischen Legion verzweifelt, treffen Automatix und Verleinix atemlos im Dorf ein. Die Römer haben den Zaubertrank! Sie haben es gesehen! Was? Wirklich? Das ist lächerlich! Woher sollten Sie das Geheimnis haben? In letzter Zeit hat man viele Römer im Dorf gesehen. Willst du damit behaupten, ich hätte das Geheimnis des Zaubertranks an die Römer verkauft? Und du, Majestix, du behauptest, ich hätte das Geheimnis an Asterix verraten, obwohl es nur von Druidenmund zu Druidenohr gehen darf? Nun! Na gut, ich hab verstanden. Ich verlasse das Dorf. Ich auch. Ich auch. Aber, Druide, wenn du weggehst, haben wir doch keinen Zaubertrank mehr. Ihr hättet halt reinfallen müssen, als ihr klein wart. Und damit basta. Ich frage mich, ob wir nicht eine Dummheit gemacht haben, Kinder. Ihr hättet sie zurückhalten sollen, Senator. Nenn mich nicht Senator, du Dummkopf. Asterix, Obelix und Miraculix haben das Dorf tatsächlich verlassen. Auch wenn Obelix diese Entscheidung schon nach wenigen Metern bedauert. Eigentlich ist es schade, wegzugehen. Jetzt, wo die Römer den Zaubertrank haben, ist es noch viel lustiger. Sie haben den Zaubertrank aber nicht. Ja, aber wer hat denn den Zaubertrank? Zerbrich dir darüber nicht den Kopf, Obelix. Gar nichts erklärt man mir. Ich bin nur da, weil ich so dekorativ bin. Schmollend trottet Obelix hinter Asterix und Obelix her. Sie gehen zum Römerlager Aquarium und erkundigen sich bei dem Torwächter nach dem Weg. Der arme Legionär trägt einen dicken Kopfverband. Salut, Legionär. Wir kommen in Frieden. Wir wollen zu dem neuen Römer. Destructivus, der Zivilist? Drittes Zelt links. Warte mit Idefix hier auf uns, Obelix. Gut. Was hast du denn da am Kopf? Ich war in psychologischer Behandlung. Tullius Destructivus liegt nichtsahnend in seinem Zelt und freut sich über seinen Erfolg. Der Besuch von Asterix und Miraculix kommt für ihn ziemlich überraschend. Hallo Römer! Ihr? Ja, wir. Wir sind gekommen, um dir zu sagen, dass du gewonnen hast. Durch Lug und Trug ist es dir gelungen, Zwietracht in unser Dorf zu bringen. Was habt ihr mit mir vor? Nichts. Wir sind nur gekommen, um dir unsere Verachtung auszudrücken. Du interessierst uns genauso wenig wie die Leute im Dorf, die deinen Lügen so leicht geglaubt haben. Wir verlassen die Gegend mit Obelix und dem Zaubertrank. Als Asterix und Miraculix aus dem Zelt von Destructivus herauskommen, staunen sie nicht schlecht. Vor Obelix türmt sich ein ganzer Haufen K.O. geschlagener römischer Legionäre. Obelix hat nämlich ein paar Nachforschungen zum Thema Zaubertrank angestellt. Ich hab's ausprobiert. Sie haben keinen Zaubertrank. Sie sind so schwach wie immer. Halten wir uns nicht länger auf. Gehen wir. Hast du das gesehen, Idefix? Jetzt hat niemand mehr den Zaubertrank und sie lachen. Unsere drei Gallier suchen sich einen Platz in der Nähe des Römerlagers, um zu beobachten, was nun dort passiert. Und es passiert dort eine ganze Menge. Es hat geklappt, Erebus! Der Druide, der Zwerg und das Monstrum haben das Dorf verlassen! Erklär dich näher, Destructivus! Du redest immer konfuser! Ohne diese drei Gallier sind die anderen harmlos! Wenn der Druide weg ist, haben sie keinen Zaubertrank mehr! Ha! Ich habe verstanden! Blas die Hörner und Fanfaren! Mit Waffen antreten! Die Kräftigeren sollen die Niedergeschlagenen wiederbeleben! Im Handumdrehen versammeln sich die kampferprobten römischen Legionäre mit ihren Waffen. Nur, dass diese Waffen anders aussehen als üblich. Die Legionäre tragen nämlich Holzkeulen über der Schulter. Was stellt denn dieses dar, wenn ich fragen darf? Naja, da einige behaupten, dass wir keinen Zaubertrank haben, dachten wir uns, dass die psychologische Kriegsführung... Schluss jetzt! Wir sind hier in der römischen Legion! Hier herrscht Disziplin und Ordnung! Hier wird nach Vorschrift massakriert! Von der weichen Welle will ich nichts wissen! Holt eure Waffen! Kurz darauf halten die Legionäre vorschriftsmäßig ihre Speere in der Hand und Centurio Erebus kann endlich seine Ansprache halten. Also Legionäre, wir werden jetzt das gallische Dorf angreifen und es aus der römischen Welt schaffen. Die Gallier haben keinen Zaubertrank mehr und... Aber haben wir ihn denn, den Zaubertrank? Na klar! Eben nicht! Natürlich haben wir ihn. Aber nein, niemand hat den Zaubertrank! Aber wir sind 20 zu 1! Cäsar wird uns belohnen für diesen leichten Sieg! Wie ich sehe, bist du durch unsere Zusammenarbeit ein geschickter Stratege geworden, Destructivus. Nun denn! Zum Angriff, mutige Krieger! Der Auszug der Römer aus ihrem Lager bleibt nicht unbeobachtet. Da! Sie haben das Lager verlassen! Auf geht's! Asterix, Obelix und Miraculix stürmen in das leere Römerlager. Sie haben nicht einmal Wachen dagelassen. Wenn keine Römer da sind, was wollen wir dann im Lager? Ah, da ist ja Ihr Topf mit dem sogenannten Zaubertrank. Den trägst du, Obelix, aber ohne etwas zu verschütten. Das ist der Zaubertrank? Wenn du davon trinkst, mein guter Obelix, spürst du überhaupt keine Wirkung. Dann ist es der Zaubertrank. Ich spüre nie eine Wirkung vom Zaubertrank. Weißt du, er bringt mich noch so weit, dass ich an mir selbst zweifle. Verlieren wir keine Zeit. Wir müssen vor den Römern im Dorf sein. Unsere Gallier müssen sich sputen, denn die Garnison von Aquarium marschiert schon durch den Wald in Richtung Dorf. Und sie ist ziemlich siegessicher. Sagt Centurio, die Kameraden wollen wissen, wie diesmal die Verteilung der Beute vor sich gehen soll. Weil in Munda... Wieso Munda? Was war in Munda? Die Verteilung war gerecht. Da waren die 12 kostbaren Vasen. Hey, verkauft gefälligst nicht die Haut des Wildschweins, bevor ihr das Wildschwein habt. Und dieses Wildschwein bereitet sich im Dorf der Gallier gerade darauf vor, sie möglichst teuer zu verkaufen, die eigene Haut. Mit oder ohne Zaubertrank, wir werden ihnen zeigen, wer wir sind. Vor allem sollten wir ihnen nicht zeigen, wie viele wir sind. Unbeirrbar rücken die Legionäre von Aquarium weiter vor in Richtung unseres kleinen gallischen Dorfes. Aber Asterix und seine Freunde sind ihnen auf den Fersen. Da sind sie! Wir müssen unbedingt vor ihnen im Dorf sein. Nimm einen tüchtigen Schluck Zaubertrank, Asterix. Asterix trinkt den echten Zaubertrank von Miracolix. Jetzt kann der Angriff beginnen. Im Laufschritt nähern sich Asterix, Obelix und Miracolix der Garnison von hinten. Als erster schlägt Idefix zu. Aua! Oh, die Nachhut wird angegriffen! Oh. Alles Weitere ist nur eine Sache von Sekunden. Schlagkräftig bahnen sich unsere Gallier einen Weg durch die marschierenden Legionäre. Wie ein Wirbelwind sind Asterix, Obelix und Miracolix durch die Reihen der Römer gestürmt und haben sie überholt. Was war denn das? Oh, Centurio Erobus, unter Lebensgefahr komme ich dir Bericht erstatten. Die Nachhut wurde heimtückisch angegriffen und hat erst nach erbittertem Kampf aufgegeben. Dummkopf! Wenn die Nachhut sich vorgesehen hätte, dann wäre die Vorhut jetzt nicht die Nachhut und... Vorhut, Marsch! Hast du meinen Befehl nicht verstanden? Nun, um ehrlich zu sein... Auf deinen Platz! Immer mit der Ruhe. Die Sache läuft anders als vorgesehen. Die Gallier sind ins Dorf zurückgekehrt mit unserem Zaubertrank. Ja, aber das ist doch nicht der richtige Zaubertrank. Oder wenn es doch ist, verstehe ich überhaupt nichts mehr und halte mich lieber raus. Inzwischen haben unsere Freunde das Dorf erreicht. Asterix, Obelix und Miracolix kommen zurück! Tor zu! Nett von euch, dass ihr zurückgekommen seid. Und Miracolix, wir möchten dich gleich fragen, ob du uns nicht ein wenig Zaubertrank zubereiten könntest. Hier ist Zaubertrank. Wir haben ihn von den Römern geholt. Von den Römern? Aber ja, Automatix und Verleinix haben doch gesagt, dass es der Zaubertrank ist. Sie haben die Römer davon trinken sehen. Also trinkt! Wer ist dran? Automatix? Automatix nimmt einen großen Schluck aus dem Topf, den unsere Gallier aus dem Lager Aquarium mitgebracht haben. Schmeckt nach gar nichts. Aber vielleicht wirkt er. Versuch mal, den Baum dort auszureißen. Automatix geht zu einer stämmigen Eiche, umfasst sie mit seinen starken Armen und versucht, sie auszureißen. Ich schaff's nicht. Geh ihm ein wenig zur Hand, Asterix. Mit Vergnügen, O Druide. Asterix packt den Baum an der Rinde und macht einen kurzen Druck. Ja. Und schon ist die Eiche entwurzelt. Ja, Miracolix, diesen Zaubertrank brauchen wir. Du findest also, dass der von den Römern nicht derselbe ist wie meiner? Majestix? Na schön, wir haben uns schlecht benommen. Wir haben den Verleumdungen dieses Römers geglaubt und wir haben Unrecht gehabt. Kannst du uns noch mal verzeihen? Sei's drum! Wie in Gergovia! Wir brauchen keinen Zaubertrank! Vorwärts! Er hat recht! Gehen wir! Ich weiß zwar nicht, wohin es geht, aber ich gehe auch mit. Wir gehen alle zusammen. Endlich erkenne ich euch wieder. Total verrückt, aber wieder vereint. Jetzt brauche ich euch den Zaubertrank. Und zwar den richtigen. Aber das dauert seine Zeit und die Römer... Na schön. Dann haltet sie auf, Obelix und du. Tullius Destructivus hat am Zaun des Gallierdorfes gehorcht und alles mitbekommen. Hastig eilt er zurück zur Garnison, die am Rande des Waldes Stellung bezogen hat. Wir dürfen keine Sekunde verlieren. Die Gallier wissen, dass unser Trank Schwindel ist. Ihr Druide braut ihnen jetzt den richtigen. Wir müssen sofort angreifen. Das ist unsere letzte Chance. Verstanden. Zum Angriff! Aber da ist überhaupt niemand mehr, der angreifen könnte. Die Legionäre von Centurio Erebus haben sich aus dem Staub gemacht. Alle. Bis auf einen. Legionär Taubenus. Wo sind sie denn? Also die Vorhut ist zur Verstärkung der Nachhut nach hinten gegangen. Ich bin zurückgeblieben, hier vorn. Weil doch schließlich die psychologische Kriegsführung... Bring mir sofort diese Blödmänner her! Blödmann! Und so marschiert die Garnison von Aquarium nach einer kurzen technischen Unterbrechung vollzählig auf und nähert sich mit blitzenden Waffen dem Dorf der Gallier. Vor dem Tor werden sie bereits von Asterix und Obelix erwartet. Hast du verstanden, Obelix? Wir müssen sie aufhalten, bis unser Druide den Zaubertrank fertig gebraucht hat. Ich hab überhaupt nichts verstanden. Aber jetzt geht's los. Zurück, Gallier! Darf ich? Bitte sehr. Wie immer haben die Römer keine Chance gegen Asterix und Obelix. Es geht Schlag auf Schlag. Bis Centurio Erebus den einzig richtigen Befehl gibt. Asterix, sag ihnen, sie sollen da bleiben. Wenn sie anfangen, sich zurückzuziehen, kann man sie nicht mehr aufhalten. Ich find's auch ärgerlich, dass sie sich zurückziehen müssen. Nicht nur Asterix und Obelix finden den Rückzug bedauerlich. Auch Tullius Destructivus hatte sich mehr von der römischen Legion erhofft. Eine ganze Armee von zwei Barbaren in die Flucht geschlagen. Da wird Cäsar aber zufrieden sein, wenn ich ihm das erzähle. Da gibt es doch gar nichts zu erzählen. Das ist Strategie. Ich hole die anderen Garnison zur Verstärkung und nehme die zwei dann beim Schlawitzen. Wir erdrücken sie einfach zahlenmäßig. Klar, denn die sind zu zweit und wir sind ja nur eine Garnison. Während Centurio Erebus die Lagerkommandanten von Laudanum, Barbarorum und Kleinbonum benachrichtigen lässt, braut Miraculix im Dorf der Gallier seinen Zaubertrank. Es brodelt schon. Dann ist er gleich fertig. Ich brauche noch ein paar Mistelzweige. Aber wir haben keine Mistel mehr im Dorf. Wir müssen sie im Wald suchen gehen. Diese vertrauensvolle Aufgabe kann nur einer übernehmen, der seit seiner Kindheit bestens über den Zaubertrank Bescheid weiß. Obelix, mein Freund, nimm die Sichel und hol mir ein paar Misteln von den Bäumen am Waldrand. Während Asterix zurückbleibt, um das Dorf zu bewachen, trottet Obelix missmutig in den Wald. Zuerst sagt man, ich soll die Römer aufhalten und dann schickt man mich Gemüse holen. Nicht einmal die römischen Wachposten im Wald können ihn aufmuntern. Ein Gegenangriff! Alarm! Ihr spinnt ja, ihr Römer. Wenn ich mich mit euch schlagen will, ist niemand da. Jetzt habe ich anderes zu tun, als mich mit euch zu schlagen. Also lasst mich in Ruhe. Obelix klettert auf einen hohen Baum, um Misteln zu schneiden. Aber da oben gibt es nicht nur die letzte Zutat für den Zaubertrank, sondern auch eine wunderschöne Aussicht. Und diese Aussicht begeistert Obelix so sehr, dass er schnellstmöglich zum Dorf zurückeilt. Ein Haufen Römer! Sie kommen von allen Seiten, von überall her! Also deshalb haben sie nicht mehr angegriffen. Sie haben auf Verstärkung gewartet. Es ist gleich soweit. Dann werden die Römer unseren Zaubertrank zu Kosten bekommen. Das wird doch langsam Zeit. denn die römischen Garnisonen von Laudanum, Barbarorum, Aquarium und Kleinbonum sind bereits rund ums Dorf in Stellung gegangen. Nun denn, zum Angriff! Keine Sekunde zu früh ist der Zaubertrank von Miraculix fertig geworden. Ist jeder bedient? Nun denn, zum Angriff! Zwischen den Römern und unseren Galliern entbrennt eine riesige Schlacht. Aus allen vier Himmelsrichtungen stürmen die römischen Garnisonen auf das Dorf zu. Und in alle vier Himmelsrichtungen teilen die Gallier Schläge aus. Die Schlacht ist heftig, doch nur von kurzer Dauer. Das war ein Kampf. So ein Haufen Spinner. Ja, aber wir müssen noch was erledigen, Obelix. Ruf die anderen! Nicht weit entfernt klettert Tullius Destructivus von dem sicheren Baum, auf dem er den Ausgang der Schlacht verfolgt hat. Seine römischen Landsleute sind von der psychologischen Kriegsführung inzwischen nur noch mäßig begeistert. Ha! Da bist du ja, du Zwietrachtseher! Gute Arbeit! Wir verhielten uns ruhig, die Gallier kümmerten sich um ihre Angelegenheiten und deinetwegen haben wir gerade eine Niederlage erlitten! Ich hab nur getan, was ich sollte. Ihr seid es, die... Hey! Mit allem hätten die geschlagenen Römer gerechnet, aber nicht mit einer Abordnung aus dem Dorf der Gallier. Die wichtigsten Männer des Dorfes marschieren schnurstracks auf sie zu. Genauer gesagt auf Destructivus. Also, ich gehe jetzt. Man braucht mich hier nicht mehr. Legionäre, verhaftet diese Person! Destructivus hat keine Chance zu entkommen. Von hinten umzingeln ihn römische Legionäre mit ihren spitzen Speeren. Und von vorn kommt Asterix auf ihn zu. Er hebt die Hand und reicht sie Destructivus zum Gruß. Danke, Destructivus. Wie bitte? Das war gute Arbeit. Wir sind zufrieden mit dir. Du hast dein Versprechen gehalten. Destructivus, du sollst dich bei uns immer wie zu Hause fühlen. Und zu dem vereinbarten Preis ist hier noch ein kleines Souvenir. Majestix drückt dem völlig verwirrten Destructivus die goldverzierte Vase in die Hand, mit der das ganze Durcheinander angefangen hatte. Es lebe Destructivus! Es lebe unser Freund! Aber... Jetzt geht mir ein Licht auf! Du hast für sie gearbeitet! Das erklärt natürlich unsere Niederlage! Aber nie im Leben! Das ist reine Verleumdung! Ihr werdet diese Gemeinheit doch nicht glauben! Und wie wir sie glauben werden! Legt ihn in Ketten! Wir schicken ihn zurück nach Rom zu Cäsar, unter Anklage des Hochverrats! Aber um den Meister im Zwietrachtsehen braucht man sich keine Sorgen zu machen. Destructivus ist nicht klein zu kriegen. Schon auf der Galeere, die ihn nach Rom bringt, ist er nicht mehr allein. Mit ihm fahren Lüge, Neid und Verleumdung. In dem kleinen, uns wohlbekannten Dorf zieht unterdessen langsam wieder die Normalität ein. Wir haben uns dir gegenüber schlecht benommen, Asterix. Unsere Freundschaft hätte allen Verleumdungen widerstehen müssen. Zusammen mit Miraculix und Obelix hast du uns eine tüchtige Lehre erteilt. Du hast uns den Streit ausgetrieben und unser Dorf gerettet. Verzeih uns, Asterix. Vergessen wir's. Wir sollten lieber ein Geburtstagsessen für unseren Chef vorbereiten. Ein richtiges, nicht so ein missglücktes wie das letzte Mal. Na dann, los! Ja, Die Arbeit! Alle stürzen sich in die Vorbereitungen für das große Fest. Endlich scheint alles wieder beim Alten zu sein. Das ist schön, dass wir alle wieder Freunde sind. Ich würde trotzdem gerne wissen, ob sie wirklich geheilt sind. Oh, das sind Großmäuler, Windbeutel und neunmal Kluge. Aber man muss sie einfach gern haben. Sie sind so menschlich. Die spinnen die Menschlichen. Am Abend haben diese Menschlichen alles vergessen.